Allem ergeben, aus Zartgefühl, zerstört ich mein Leben. Oh, wie wunderschön. Ja, leider ist es von Rimbaud. Schade. Es ist immer schade, dass man kein Genie ist. Aber im Grunde ist es weniger wichtig, als man denkt. Hauptsache, dass die anderen es glauben. Und das wiederum ist eine rein journalistische Angelegenheit. Wann kommen die Fotografen? Um 12. Sie sind ein Genie. Ich bin damals zu Ihnen gekommen, weil ich überzeugt war, dass Sie ein Genie sind. Ich dachte, seine Muse kann ich nicht sein, ich bin zu hässlich. Also werde ich seine Sekretärin. Sie sind nicht hässlich, meine Liebe, nur nicht übertreiben. Sie haben sehr schöne Augen. Damit tröstet man alle hässlichen Mädchen. Schon am ersten Tag hätte ich mich Ihnen hingegeben. Nicht einmal angerührt haben Sie mich. Sie sind die Erste, die mir daraus einen Vorwurf macht. Sie waren ja noch ein Mädchen. Ich bin immer noch ein Mädchen. Sie sind unmöglich, Supo. Ich kann doch nicht alles auf einmal tun, zum Teufel. Ich habe Mastü versprochen, dass er die Ferse heute Mittag abholen kann. Jetzt ist es bald 12 Uhr. Im nächsten Augenblick können die Fotografen kommen. Ich hätte einen anderen Menschen aus Ihnen machen können. Das hätte mir gerade noch gefehlt. So, und jetzt spielen Sie noch mal die paar Takte. Schnell aufgerichtet, schnell abgerissen. Mein Leben zwischen gemalten Kulissen. Ist das von Ihnen? Ja, zum Teufel, das hören Sie doch. Also schreiben Sie. Schnell aufgerichtet, schnell abgerissen, mein Leben zwischen gemalten Kulissen. O Schlösser aus Leinwand, aus Holz und Papier, o Hochzeitsgemächer, vor deren Tür sich ein Feuerwehrmann auf Wache befindet. Die Dinge, man weiß es, sind so, wie sie sind. So, da hat er seine Verse, der kleine Idiot. Machen Sie zwei Durchschläge. Ich nehme schnell ein Bad, damit ich schön sauber bin auf dem Foto. Was haben Sie denn jetzt schon wieder? Ich will nicht, dass die Dinge so sind, wie sie sind. Sie sind unersättlich. Oh, schon wieder. Gehen Sie sparsamer mit Ihren Tränen, Mademoiselle Sipo. Nein, dieser Mann foltert mich. Seit 10 Jahren ist mein Leben eine Hölle. Aber trotzdem ist es himmlisch. Bei mir geht das schon 20 Jahre so und ich rege mich schon lange nicht mehr auf. Aber leider, von dem Tag an, wo ich mir nichts mehr daraus gemacht habe, hat es angefangen mit meinem Rheumatismus. So ist das halt im Leben. Niemals ist man wirklich glücklich. Wie können Sie ihn mit Ihrem Rheumatismus vergleichen? Ich vergleiche ihn nicht. Ich sage nur, wie das eine aus war, ist das andere gekommen. Nur gibt es gegen Rheumatismus Umschläge, das lindert ein wenig. So, und jetzt bringe ich ihm seinen Kaffee. Oh, er sitzt in der Badewanne. Wenn schon. Manchmal bürste ich ihm sogar den Rücken. Ich gebe mein Leben, wenn ich ihm den Rücken bürsten dürfte. So viel ist der Spaß auch wieder nicht wert. Wie sie singt. Schon wieder? Also ich bin noch keiner Sekretärin begegnet, die so viel heult wie Sie, Mademoiselle Supo. Sie müssen ein sehr trauriges Innenleben haben. Ne? Also, wo steckt er denn? Im Bad. Und meine Verse? Hier. Ah. Sie sind viel zu schön für Sie, Monsieur Mastü. Ja, ja, ja. Schön aufgeregt, abgerissen, ja. Kulissen. Das Leinwand, das Papier, die Tür. Sich ein Feuerwehrmann. Auf Wache befindet. Auf Wache befindet. Na und das E? Hä? Befindet heißt es. Ist das Absicht oder ein Tippfehler? Oh, Also, aber bei befindet stimmt das Versmaß nicht. Und der Reim ja auch nicht. Deshalb lässt man das eh weg. Das ist eine dichterische Freiheit. Eine dichterische Freiheit. Bei dem Geld, das ich für seine Verse zahle, könnte er sie auch ohne solche Freiheiten liefern. Monsieur Ornifel ist ein Dichter. Echte Dichter verhungern und arbeiten gratis. Ja, Ihr Chef ist der bestbezahlte Chansontexter von Paris. Ich bin der Käufer. Soll ich mir vielleicht auch einmal so eine dichterische Freiheit erlauben und aus seinem Scheck eine kleine Null weglassen? Hä? Ah, Mastü, wie geht's, alter Gauner? Ich habe dir schon so oft gesagt, du sollst mich nicht in meinen alten Gauner nennen. Wenn ich höflich mit dir reden muss, werde ich für dich noch teurer. Du bist mit Absicht immer so undeutlich. Ich? Ja. Willst du vielleicht damit sagen, ich gebe dir nicht genug Geld? Bei deinem Exklusivvertrag solltest du mich als Freund behandeln. Also, dann sage mir endlich, wie du meine Verse findest. Hier, es fehlt ein E. Ein E? Ja. Ich bin zwar nicht sehr gebildet, aber in der Rechtschreibung kenne ich mich aus. Was? Du beklagst dich auch noch? Ich habe schon lange nicht mehr so etwas Hübsches geschrieben. Mir ist es zwar ein bisschen zu literarisch, aber ich weiß, es ist ja jetzt Mode. Ich bezahle dich so teuer, weil du der einzige Texter am Platz bist, der allgemein als Schriftsteller gilt. Mhm. Ja, eines Tages werden sie dich sogar in die Akademie Française aufnehmen und ich muss dir dann noch mehr zahlen. Mhm. Also, kannst du das eh denn nicht wieder hineinkriegen? Bei deiner Intelligenz ist das doch eine Kleinigkeit. Schreibe selber nein. Na, was einmal fertig ist, rühre ich nicht mehr an? Nee. Also schön. Isst du heute Abend mit uns, im Maxim? Wir feiern Pilus Ehrenlegion. Pilü? Ja. Hast du sie diesem alten Zuchthäusler verschafft? Ja. Falls du ebenfalls auf das rote Bändchen Wert legen solltest, brauchst es mir nur zu sagen. Zurzeit kann man mir nichts abschlagen. Alter Gauner. Ja, fang nicht wieder damit unter an. Unter uns sage ich alter Gauner. Du kannst mich meinetwegen Kanaille nennen. Gaff Ornifel de Saint-Aignan. Ich weiß, ich habe das Pulver nicht erfunden. Nein. Aber eines kann ich dir sagen. Eine solche Kanaille wie du bin ich noch lange nicht. Noch lange nicht. Er beleidigt sie. Und er hat ein Kunstwerk in der Tasche, ohne dass er überhaupt ahnt, was er bei sich trägt. Naja, also. Monsieur, draußen ist ein junger Mann, der Sie sprechen will. Ein Journalist? Nein, er ist höflich und er hat auch keinen Fotoapparat. Wie sieht er aus? Dunkler Anzug, jung, schön und traurig. Er sagt, es wäre sehr wichtig. Ach, das ist ein Bewunderer. Gott bewahre mich vor der Bewunderung der jungen Leute. Sagen Sie mir, er soll ein andermal kommen. Ich erwarte die Fotografen. Gut, Monsieur. Warum einen jungen Menschen so enttäuschen? Damit er das Leben ein wenig kennenlernt. Er hätte früher geboren werden müssen, dann wäre er heute alt wie ich und könnte mir nicht seine Jugend, seine Begeisterung vor die Nase halten. Jung sein ist kein Privileg. Sie sind nicht alt. Nein, noch schlimmer. Ich werde alt. Oh, Sie sind unglücklich, nicht wahr? Das könnte Ihnen so passen. Eh? Darauf lauern Sie schon seit 10 Jahren, nicht wahr? Auf diesen kurzen Augenblick der Ratlosigkeit, wo ich mich vor dem Alleinsein fürchte und nur Sie in der Nähe habe. Ich liebe Sie. Nichts ist unangenehmer, als geliebt zu werden. Pater du Bâton! Gerettet. Was für eine Ehre, dass Sie mich besuchen, Pater du Bâton. Was kann ich für Sie tun? Gott behüte Sie, mein Sohn. Lieber Pater. Meine Anwesenheit unter dem Vorwand eines gut nachbarlichen Besuches hat keinen anderen Zweck, als ein wenig das Terrain zu sondieren. Die kirchlichen Kreise sind besorgt um Sie, mein Sohn. Nun, nun. Ja, wir hatten alle große Stücke auf Sie gesetzt, als Sie uns diese Kantate zu Ehren der seligen Bernadette Soubirous schrieben. Doch seit einiger Zeit, ich verhehle es Ihnen nicht, will uns Ihr Schaffen gar nicht mehr gefallen. Oh. Wir fragen uns, ob wir noch auf Sie vertrauen dürfen. Helfen Sie mir, Pater, Sie müssen mich retten. Gewiss, mein Sohn, aber wovor? Vor der Leichtfertigkeit. Ich bin ja so unglücklich. Ihre liebe Sekretärin scheint sehr nervös zu sein. Ja, allerdings. Schon seit 10 Jahren. Sie weiß gar nicht, wie störend das oft ist. Darf ich fragen, haben Sie wieder etwas in Arbeit? Kleinigkeiten, ein paar Chansons, die poetisch sein sollen. Für die nächste Premiere von Mastü. Eben.